Control. machen, aber du musst. Ich bin in deinem Kopf und du wirst mich nicht mehr los, nein. Je mehr von deiner Qual ist dein Leib mein Antrieb. Attached into the void, your body was in trouble. Precious is your body, you're dreaming into something.